Abend vorgelesen. Gedichte und Essays von Hans Magnus Enzensberger stehen auf unserem Programm in einer Auswahl, die Hanjo Kesting zusammengestellt hat. Heute liest Friedhelm Ptok den Essay »Lob des Analphabetentums«. Dabei handelt es sich ursprünglich um eine Rede, die Enzensberger im Oktober 1985 hielt, als ihm der Heinrich-Böll-Preis der Stadt Köln verliehen wurde. 3 Jahre später erschien der Essay in dem Band »Mittelmaß und Wahn«. Schon der Titel ist typisch für den späteren Enzensberger, der die Freuden der Inkonsequenz genießt. Wie soll das möglich sein, könnte man fragen, ein Schriftsteller, der das Analphabetentum lobt? Es ist genauso gut möglich wie der Umstand, dass derselbe Schriftsteller, der in den 60er Jahren die Verlagshäuser Springers belagert hatte, nun über den Triumph der Bild-Zeitung schreibt, das anonyme Gesamtkunstwerk, wie sie genannt wird. Natürlich sind Enzensbergers Formulierungen selten eindeutig und oft doppelsinnig. Aber dahinter spürt man stärker als den Wunsch einer Festlegung zu entkommen, die Einsicht darüber, dass einer widersprüchlichen Wirklichkeit mit Eindeutigkeit nicht beizukommen ist. Auch der Titel des Sammelbandes »Mittelmaß und Wahn« ist doppelsinnig. Gelobt wird das Mittelmaß als die menschenfreundlichste und am wenigsten gemeingefährliche Umgangsform. Doch funktioniert solches Mittelmaß nur auf der Grundlage eines gesellschaftlichen Warnsystems, so Enzensbergers Einsicht. Diese Gesellschaft, schreibt er im Titelessay, und er meint offensichtlich die Bonner, die damalige Westdeutsche Republik, ist mittelmäßig. Mittelmäßig sind ihre Machthaber und ihre Kunstwerke, ihre Repräsentanten und ihr Geschmack, ihre Freuden, ihre Meinungen, ihre Architektur, ihre Medien, ihre Ängste, Laster, Leiden und Gebräuche. Enzensberger schreibt es unpolemisch, wenngleich der Leser dem Wort Mittelmaß zunächst misstraut und einen Vorbehalt vermutet, eine Hinterlist, mit der er auf Glatteis gelockt werden soll, um später verblüfft festzustellen, dass der Autor sein Lob des Mittelmaßes ziemlich ernst meint, ernster noch als im heutigen Essay das Lob des Analphabetentums. Die westdeutsche Gesellschaft beschreibt er als Musterkarte des demokratischen Mittelmaßes, unglaublich lernfähig, stabil, fast unangreifbar. Solches Lob des Bestehenden stammt von einem Autor, den man eher als zornigen Polemiker, ja als kritischen Verächter westdeutscher Verhältnisse zu kennen meinte. Der Versuchung soll widerstanden werden, den jungen Enzensberger der 60er Jahre gegen den Älteren auszuspielen, um ihn bei Revisionen und Widersprüchen zu ertappen. Aber wer inkonsequent sein will, ist gar nicht zu ertappen. Der Reiz von Enzensbergers Essays besteht ja auch größtenteils darin, dass er auch den Leser in solche Widersprüche verstrickt und ihm seine möglicherweise vorhandenen einfachen Gewissheiten nimmt. Man könnte auch von Illusionen sprechen. Dass sie verloren sind, scheint den Autor nicht weiter zu bekümmern. Der Stoßseufzer, wahrscheinlich ist das alles sehr schade, ist das Höchste an Bedauern, was der Autor sich gestattet. Hören Sie aber nun, gelesen von Friedhelm Ptok, Enzensbergers Essay »Lob des Analphabetentums«. Sind geschriebene Wörter entbehrlich? Das ist die Frage. Wer sie aufwirft, muss über das Analphabetentum sprechen. Die Sache hat nur einen kleinen Haken. Der Analphabet ist nie zur Stelle, wenn von ihm die Rede ist. Er taucht einfach nicht auf. Er nimmt unsere Behauptungen überhaupt nicht zur Kenntnis. Er schweigt. Ich möchte deshalb seine Verteidigung übernehmen, auch wenn er mich damit keineswegs beauftragt hat. Jeder dritte Bewohner unseres Planeten kommt ohne die Kunst zu lesen und ohne die Kunst zu schreiben aus. Rund gerechnet 850 Millionen befinden sich in diesem Fall und ihre Zahl wird mit Sicherheit zunehmen. Sie ist eindrucksvoll, aber irreführend. Denn zum Menschengeschlecht gehören nicht nur die Lebenden und die Ungeborenen, sondern auch die Toten. Wer sie nicht vergisst, muss zu dem Schluss kommen, dass der Alphabetismus nicht die Regel, sondern die Ausnahme ist. Nur uns, das heißt einer winzigen Minderheit von Leuten, die lesen und schreiben, konnte es einfallen, Leute, die das nicht zu tun pflegen, für eine winzige Minderheit zu halten. In dieser Vorstellung zeigt sich eine Ignoranz, mit der ich mich nicht abfinden will. Im Gegenteil, wenn ich sie in Betracht ziehe, so erscheint mir der Analphabet nachgerade als eine ehrwürdige Gestalt. Ich beneide ihn um sein Gedächtnis, um seine Fähigkeit, sich zu konzentrieren, um seine List, seine Erfindungsgabe, seine Zähigkeit und um sein feines Ohr. Bitte unterstellen Sie mir nicht, dass ich vom guten Wilden träume. Ich spreche nicht von einem romantischen Phantom, sondern von Menschen, denen ich begegnet bin. Es liegt mir fern, Sie zu idealisieren. Ich sehe auch die Enge Ihres Gesichtskreises, Ihren Wahn, Ihren Starrsinn, Ihre Eigenbrödelei. Sie werden sich vielleicht fragen, wie ausgerechnet ein Schriftsteller dazu kommt, die Partei derer zu ergreifen, die nicht lesen können. Aber das liegt doch auf der Hand. Weil es die Analphabeten waren, die die Literatur erfunden haben. Ihre elementaren Formen, vom Mythos bis zum Kinderreim, vom Märchen bis zum Lied, vom Gebet bis zum Rätsel, sind allesamt älter als die Schrift. Ohne mündliche Überlieferung gäbe es keine Poesie. Und ohne die Analphabeten keine Bücher. Aber die Aufklärung werden Sie mir entgegenhalten. Einverstanden. Die Dumpfheit einer Tradition, welche die Armen von jedem Fortschritt ausschloss. Wem sagen Sie das? Das gesellschaftliche Unglück beruht nicht nur auf den materiellen, sondern auch auf den immateriellen Privilegien der Herrschenden. Es waren die großen Intellektuellen des 18., die diesen Sachverhalt entdeckt haben. Dass das Volk unmündig sei, dachten sie, liege nicht nur an seiner politischen Unterdrückung und an seiner ökonomischen Ausbeutung, sondern auch an seiner Unwissenheit. Spätere Generationen haben aus diesen Prämissen den Schluss gezogen, dass die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben zu einem menschenwürdigen Dasein gehört. Diese folgenreiche Idee erfuhr freilich im Lauf der Zeit eine Reihe von bemerkenswerten Umdeutungen. Fast im Handumdrehen wurde der Begriff der Aufklärung durch den der Bildung ersetzt. Für die Volksbildung, so heißt es bei einem deutschen Pädagogen der napoleonischen Zeit, macht die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts Epoche. Die Kenntnis dessen, was dafür geleistet wurde, ist erfreulich dem Menschenfreund, ermunternd dem Priester der Kultur und für den Geschäftsführer des Gemeinwesens höchst lehrreich. Nicht alle Zeitgenossen waren mit ihm einverstanden. Ein anderer Volkserzieher schrieb über das Bücherlesen: Entsteht nun daraus gerade nicht immer Aufstand und Revolution, so macht's doch Unzufriedene und Missvergnügte, die zu den Unternehmungen der gesetzgebenden und exekutiven Gewalt immer scheel sehen und ihrer Landesverfassung nicht hold sind. Das kommt uns bekannt vor. Die Angst vor der Aufklärung hat diese überlebt. Sie überwintert nicht nur in den Diktaturen des 20. Jahrhunderts, sondern auch in der westdeutschen Demokratie. Irgendein gesetzgebender oder exekutiver Trottel hat sich jedenfalls bei uns noch immer gefunden, der die Landesverfassung am liebsten außer Kraft setzen möchte, um sie vor den verderblichen Wirkungen gewisser Druckschriften zu schützen. Aber auch die konservative Kulturkritik hat in den letzten 2 Jahrhunderten wenig dazugelernt. Sie lässt und lässt ihren warnenden Zeigefinger nicht sinken. Warum, so fragte sie sich schon zu Goethes Zeiten, warum soll gerade für die verdorbenere Menschengattung vorzüglich geschrieben und gedruckt werden, die ewig belustiget, ewig geschmeichelt, ewig getäuscht sein will? Die Folgen einer solchen Geschmack- und gedankenlosen Lektüre sind unsinnige Verschwendung, unüberwindliche Scheu vor jeder Anstrengung, grenzenloser Hang zum Luxus, Unterdrückung der Stimme des Gewissens, Lebensüberdruss und ein früher Tod. Ich zitiere aus diesen längst verschollenen Schriften, weil ihre Thesen bis auf den heutigen Tag herumspuken. Wer sich unsere kulturpolitischen Sonntagsreden und Podiumsdiskussionen anhört, muss den Eindruck gewinnen, dass uns im Lauf von 200 Jahren kaum ein neues Argument eingefallen ist. Was allerdings das Projekt der Alphabetisierung betrifft, so sind wir damit kräftig vorangekommen. Hier haben die Menschenfreunde, die Priester der Kultur und die Geschäftsführer des Gemeinwesens, so scheint es, durchschlagende Erfolge erzielt. Wer möchte Josef Mayer widersprechen, einem der tüchtigsten Verleger des 19. Jahrhunderts, der die Parole erfunden hat, Bildung macht frei? Die Sozialdemokratie erhob diese Losung zur politischen Forderung. Wissen ist Macht, Kultur für alle. Bis auf den heutigen Tag kämpft sie unverdrossen gegen das Bildungsprivileg und für die Chancengleichheit. Seit Bebel und Bismarck folgt eine Freudenbotschaft der anderen. Die Analphabetenrate war in Deutschland schon 1880 auf unter 1% gesunken. In manchen anderen europäischen Ländern hat es etwas länger gedauert. Doch auch der Rest der Welt macht enorme Fortschritte, seitdem die UNESCO 1951 die Bekämpfung des Analphabetentums auf ihre Fahnen geschrieben hat. Mit einem Wort, das Licht hat über die Finsternis gesiegt. Unsere Freude über diesen Triumph hält sich in Grenzen. Die Botschaft ist zu schön, um wahr zu sein. Nicht, weil ihnen danach zumute war, haben die Völker lesen und schreiben gelernt, sondern weil sie dazu gezwungen worden sind. Ihre Emanzipation war zugleich eine Entmündigung. Von nun an unterlag das Lernen der Kontrolle des Staates und seiner Agenturen, der Schule, der Armee und der Justiz. Als die Kinder von Ravensburg anno 1811 zu einer Preisverleihung antraten, wussten sie bereits, ein Lied davon zu singen. Fleiß, gehorsam sind die Pflichten, welche redlich zu entrichten gute Bürger sich bestreben. Aber so nach Pflicht zu leben, prägen Schulen nur allein in das Herz der Jugend ein. Dass wir uns der Tugend weihen und so mancher Kenntnis freuen, danken wir der Schul allein. Lasst uns ewig dankbar sein. Heil dem König, heil dem Staat, wo man gute Schulen hat. Der Zweck, den die Alphabetisierung der Bevölkerung verfolgte, hatte nichts mit Aufklärung zu tun. Die Menschenfreunde und die Priester der Kultur, die für sie eintraten, waren nur die Handlanger der kapitalistischen Industrie, die vom Staat verlangte, dass er ihr qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung stellte. Um das Gute, Wahre, Schöne, von dem die patriarchalischen Verleger des Biedermeier sprachen und das ihre heutigen Nachfahren immer noch gern zitieren, ist es nie gegangen. Es handelte sich nicht darum, der Schriftkultur den Weg zu bahnen, geschweige denn, die Menschen aus ihrer Unmündigkeit zu befreien. Von einem ganz anderen Fortschritt war die Rede. Er bestand darin, die Analphabeten, diese allerniedrigste Menschenklasse, zu zähmen, ihnen ihre Fantasie und ihren Eigensinn auszutreiben und fortan nicht nur ihre Muskelkraft und ihr handwerkliches Geschick, sondern auch ihre Gehirne auszubeuten. Um den schriftlosen Menschen abzuschaffen, musste man ihn jedoch erst einmal definieren, aufspüren und entlarven. Der Begriff des Analphabetentums ist nicht alt. Seine Erfindung lässt sich ziemlich genau datieren. Das Wort erscheint zum ersten Mal in einer englischen Schrift aus dem Jahre 1876 und breitet sich dann rasch über ganz Europa aus. Gleichzeitig erfindet Edison die Glühbirne und den Phonographen, Siemens die elektrische Lokomotive, Linde die Kältemaschine, Bell das Telefon und Otto den Benzinmotor. Der Zusammenhang liegt auf der Hand. Im Übrigen fällt der Triumph der Volksbildung in Europa mit der maximalen Entfaltung des Kolonialismus zusammen. Auch das ist kein Zufall. In den Lexika der Zeit ist die Behauptung nachzulesen, die Zahl der Analphabeten sei, verglichen mit der Gesamtbevölkerung eines Landes, bezeichnend für den Kulturzustand eines Volkes. Derselbe ist am geringsten in den slawischen Ländern und bei den Schwarzen der Vereinigten Staaten von Amerika. Auf der höchsten Stufe stehen die germanischen Länder, die Weißen der Vereinigten Staaten von Amerika und der finnische Stamm. Da darf auch der Hinweis nicht fehlen, dass die Männer durchschnittlich höher als die Frauen stehen. Hier geht es nicht mehr um Statistik, sondern um Ausgliederung und Stigmatisierung. Hinter der Figur des Analphabeten zeichnet sich bereits die des Untermenschen ab. Eine kleine radikale Minderheit hat die Zivilisation für sich gepachtet und diskriminiert alle, die nicht nach ihrer Pfeife tanzen. Diese Minderheit lässt sich exakt bestimmen. Die Männer herrschen über die Frauen, die Weißen über die Farbigen, die Reichen über die Armen, die Lebendigen über die Toten. Was die wilhelminischen Geschäftsführer des Gemeinwesens nicht ahnten, ihren Urenkeln, uns gebrannten Kindern, müsste es klar sein, dass Aufklärung in Hetze münden, Kultur in Barbarei umschlagen kann. Sie werden sich fragen, warum ich Sie hier mit Problemen beschäftige, die nur noch von historischem Interesse sind. Nun, diese Vorgeschichte hat uns inzwischen eingeholt. Die Rache der Ausgegrenzten entbehrt nicht einer schwarzen Ironie. Der Analphabetismus, den wir ausgeräuchert haben, ist, wie Sie alle wissen, zurückgekehrt in einer Gestalt, der allerdings nichts Ehrwürdiges mehr anhaftet. Diese Figur, die längst die gesellschaftliche Bühne beherrscht, ist der sekundäre Analphabet. Er hat es gut, denn er leidet nicht unter dem Gedächtnisschwund, an dem er leidet. Dass er über keinen Eigensinn verfügt, erleichtert ihn. Dass er sich auf nichts konzentrieren kann, weiß er zu schätzen. Dass er nicht weiß und nicht versteht, was mit ihm geschieht, hält er für einen Vorzug. Er ist mobil, er ist anpassungsfähig, er verfügt über ein beträchtliches Durchsetzungsvermögen. Wir brauchen uns also keine Sorgen, um ihn zu machen. Zu seinem Wohlbefinden trägt bei, dass der sekundäre Analphabet keine Ahnung davon hat, dass er ein sekundärer Analphabet ist. Er hält sich für wohlinformiert, kann Gebrauchsanweisungen, Piktogramme und Schecks entziffern und bewegt sich in einer Umwelt, die ihn hermetisch gegen jede Anfechtung seines Bewusstseins abschottet. Dass er an seiner Umgebung scheitert, ist undenkbar. Sie hat ihn ja hervorgebracht und ausgebildet, um ihren störungsfreien Fortbestand zu garantieren. Der sekundäre Analphabet ist das Produkt einer neuen Phase der Industrialisierung. Eine Wirtschaft, deren Problem nicht mehr die Produktion, sondern der Absatz ist, kann keine disziplinierte Reservearmee mehr brauchen. Sie benötigt qualifizierte Konsumenten. Mit dem klassischen Produktionsarbeiter und Büroangestellten wird auch das rigide Training überflüssig, dem sie unterworfen waren, und das Alphabetentum wird zu einer Fessel, die es möglichst rasch abzustreifen gilt. Gleichzeitig mit dieser Problemstellung hat unsere Technologie auch die adäquate Lösung entwickelt. Das ideale Medium für den sekundären Analphabeten ist das Fernsehen. Wahrscheinlich sind die meisten Theorien, die über diese Erscheinung aufgestellt worden sind, falsch. Ich weiß, wovon ich rede, denn es ist noch keine 20 Jahre her, dass ich den elektronischen Medien wunderbare emanzipatorische Möglichkeiten zuschrieb. Immerhin hatte eine solche Hoffnung, auch wenn sie unbegründet war, den Vorzug der Verwegenheit. Von den Betrachtungen eines amerikanischen Soziologen, die heute von sich reden machen, kann man das nicht behaupten. Wenn ein Volk sich von Trivialitäten ablenken lässt, wenn das kulturelle Leben neu bestimmt wird als eine endlose Reihe von Unterhaltungsveranstaltungen, als gigantischer Amüsierbetrieb, wenn der öffentliche Diskurs zum unterschiedslosen Geplapper wird, kurz, wenn aus Bürgern Zuschauer werden und ihre öffentlichen Angelegenheiten zur Varieté-Nummer herunterkommen, dann ist die Nation in Gefahr. Das Absterben der Kultur wird zur realen Bedrohung. Nur die Terminologie hat sich verändert. Ansonsten ist die Argumentation des Amerikaners von 1985 identisch mit der des braven Schweizers, der im Jahre 1795 einen Appell an seine Nation richtete, um sie vor dem drohenden Zusammenbruch der Kultur zu warnen. Selbstverständlich hat Mr. Postman mit seiner zentralen Behauptung recht, die da lautet, Fernsehen ist Quatsch mit Soße. Merkwürdig ist nur, dass er hierin einen Einwand zu sehen scheint. Der Tatsache, dass es schwachsinnig ist, verdankt das Fernsehen ja gerade seinen Charme, seine Unwiderstehlichkeit, seinen Erfolg. Noch sonderbarer ist ein anderer Tick, der an den Apologeten der Lesekultur zu beobachten ist. Es scheint ihnen im höchsten Grade darauf anzukommen, mit welchen Mitteln der Schwachsinn produziert wird. Erscheint er nämlich schwarz auf weiß gedruckt, so handelt es sich offensichtlich um ein Kulturgut. Wird er dagegen über Antenne oder Kabel verbreitet, so ist die Nation in Gefahr. Tja, wer Kulturkritik für bare Münze nimmt, ist selber schuld. Mir jedenfalls fällt es schwer, einer Kassandra zu glauben, deren Unkenrufe dazu dienen, ihren eigenen Umsatz zu verteidigen, noch dazu, wenn sie zugleich und blindlings nach neuen Absatzmärkten greift. Erinnern wir uns. Es war ein Druckerzeugnis, die Bild-Zeitung, ein prophetisches Produkt, mit dem bewiesen worden ist, dass man die Abschaffung der Lektüre als Lektüre verkaufen und ein Printmedium für sekundäre Analphabeten herstellen kann. Und natürlich sind es Verleger, die sich darum reißen, die Nation zu verkabeln, Satellitenkeulen zu schwingen und den Kontinent mit Programmen zu überziehen, aus denen jede Spur von Programm getilgt ist. Genau wie vor 100 Jahren. Als es um die Alphabetisierung der Bevölkerung ging, können sie sich heute, wo es sich darum handelt, diese rückgängig zu machen, auf die Unterstützung des Staates verlassen. Dabei entspricht das Projekt der Zwangsverkabelung exakt dem Schulzwang, von dem damals die einschlägigen Gesetze sprachen. Es trifft sich gut, dass der Industrie als Gesprächspartner ein Minister zur Verfügung steht, der den Typus des sekundären Analphabeten selbst in wünschenswerter Deutlichkeit verkörpert. Auch die staatliche Bildungspolitik wird sich auf die neuen Prioritäten einrichten müssen. Mit der Kürzung des Bibliotheksetats ist bereits ein erster Schritt getan worden. Auch im Schulwesen sind Neuerungen zu verzeichnen. Bekanntlich kann man heute 8 Jahre lang in die Schule gehen, ohne Deutsch zu lernen. Und auch an den Universitäten wird dieser germanische Dialekt allmählich zu einer nur mangelhaft beherrschten Fremdsprache. Bitte glauben Sie nicht, dass mir daran gelegen wäre, gegen einen Zustand zu polemisieren, dessen Unvermeidlichkeit mir einleuchtet. Ich gedenke, ihn auch nicht zu bejammern. Ich möchte ihn nur darstellen und, soweit mir das vergönnt ist, erklären. Die Raison d'être des sekundären Analphabeten zu bestreiten, wäre töricht. Und es liegt mir fern, ihm seinen Platz an der Sonne und seine Belustigungen zu missgönnen. Dagegen ist es wohl erlaubt festzustellen, dass das historische Projekt der Aufklärung in dieser Hinsicht gescheitert ist. Was die Losung Kultur für alle betrifft, so nimmt sie sich nachgerade komisch aus. Noch weniger ist eine klassenlose Kultur in Sicht. Ganz im Gegenteil ist ein Zustand absehbar, in dem sich immer schärfer voneinander abgegrenzte kulturelle Milieus ausbilden, die keine gemeinsame Öffentlichkeit mehr kennen. Ich möchte sogar die Behauptung riskieren, dass sich die Bevölkerung immer deutlicher in kulturelle Kasten aufspalten wird. Natürlich verwende ich diesen Terminus in deskriptiver Absicht ohne systematischen Anspruch. Diese Kasten lassen sich nicht mehr mit Hilfe des überlieferten marxistischen Modells beschreiben, demzufolge die herrschende Kultur die Kultur der Herrschenden ist. Ökonomische Klassenlage und Bewusstsein treten immer mehr auseinander. Dabei wird es in der Regel so sein, dass sekundäre Analphabeten die Spitzenposition in Politik und Wirtschaft besetzen. Es genügt in diesem Zusammenhang auf den amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten und auf den amtierenden Bundeskanzler zu verweisen. Umgekehrt kann man hierzulande, ebenso wie in den USA, mühelos ganze Scharen von Taxifahrern, Hilfsarbeitern, Zeitungsverkäufern und Sozialhilfeempfängern finden, die es mit ihrem überlegenen Problembewusstsein, ihren kulturellen Standards und ihren weitreichenden Kenntnissen in jeder anderen Gesellschaft weit gebracht hätten. Aber selbst eine solche Gegenüberstellung verfehlt noch den wirklichen Sachverhalt, der keine eindeutigen Zuordnungen mehr erlaubt. Denn auch unter arbeitslosen Lehrern kann man Zombies, auch im Bundespräsidialamt Leute treffen, die nicht nur lesen und schreiben, sondern sogar produktiv denken können. Das heißt aber auch, dass der soziale Determinismus in Fragen der Kultur ausgedient hat. Das sogenannte Bildungsprivileg hat seinen Schrecken verloren. Wenn die Eltern in beiden Fällen sekundäre Analphabeten sind, hat das Prominentenkind dem Arbeitersohn nichts mehr voraus. Welcher kulturellen Kaste einer angehört, hängt fortan eher von der eigenen Option als von der Herkunft ab. Ich schließe aus alledem, dass sich die Kultur in unserem Land in einer völlig neuen Lage befindet. Den Anspruch auf Allgemeinverbindlichkeit, den sie stets erhoben, aber nie eingelöst hat, können wir vergessen. Die Herrschenden, in ihrer Mehrheit sekundäre Analphabeten, haben jedes Interesse an ihr verloren. Das hat zur Folge, dass sie keinem herrschenden Interesse mehr dienen muss und dienen kann. Die Kultur legitimiert nichts mehr. Sie ist vogelfrei. Das ist immerhin auch eine Art von Freiheit. Eine solche Kultur ist auf ihre eigenen Kräfte angewiesen. Und je eher sie das einsieht, desto besser. Ach ja, die Frage, ob Sie einen Anachronismus ausgezeichnet haben, fast hätten wir sie vergessen. Nun, was die Literatur angeht, so ist sie, glaube ich, von den Veränderungen, die ich angedeutet habe, weniger betroffen, als es scheinen könnte. Sie war im Grunde immer eine minoritäre Angelegenheit. Wahrscheinlich ist sich die Zahl derjenigen, die mit ihr leben, im Lauf der letzten 2 Jahrhunderte relativ gleich geblieben. Nur ihre Zusammensetzung hat sich verändert. Es ist längst kein Standesprivileg, aber auch kein Standeszwang mehr, sich mit ihr zu befassen. Der Sieg des sekundären Analphabetismus kann die Literatur nur radikalisieren. Er führt einen Zustand herbei, in dem nur noch freiwillig gelesen wird. Wenn sie aufgehört hat, als Statussymbol, als sozialer Code, als Erziehungsprogramm zu gelten, dann werden nur noch diejenigen die Literatur zur Kenntnis nehmen, die es nicht lassen können. Das mag beklagen, wer will. Ich habe keine Lust dazu. Auch das Unkraut ist schließlich eine Minderheit und jeder Stadtgärtner weiß, wie schwer es auszurotten ist. Die Literatur wird weiter wuchern, solange sie über eine gewisse Zähigkeit, eine gewisse List, die Fähigkeit, sich zu konzentrieren, einen gewissen Eigensinn und ein gutes Gedächtnis verfügt. Sie erinnern sich? Es sind dies die Eigenschaften des wahren Analphabeten. Vielleicht ist er es, der das letzte Wort behalten wird. Denn er braucht kein anderes Medium als eine Stimme und ein Ohr. Radio 3, am Abend vorgelesen. Friedhelm Ptock las den Essay Lob des Analphabetentums von Hans Magnus Enzensberger. Morgen wieder um 22.05 Uhr können Sie einen weiteren Essay von Enzensberger hören. Bescheidener Vorschlag zum Schutze der Jugend vor den Erzeugnissen der Poesie. Wiederum gelesen von Friedhelm Ptock.